Dann begrüße ich euch ganz herzlich zur nunmehr dritten Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe Vorwärts und nicht vergessen. Eine Veranstaltungsreihe, die sich angesichts der 100. Jährung der Oktoberrevolution mit der Geschichte eben der Oktoberrevolution auseinandersetzt und ja eigentlich versucht, in so einer Art Suchbewegung eine Position zu finden zu diesem historischen Ereignis, das sich eben 1917 in Russland zugetragen hat. Mein Name ist Lukas, ich bin Teil der Veranstaltungsgruppe Vera Sasulic und diese kleine Veranstaltungsgruppe ist wiederum Teil von mehreren Gruppen, die diese Veranstaltungsreihe organisieren. Daneben ist auch noch der Kulturraum e.V. dabei hier im IFZ Kref und die Gruppe The Future is Unwritten. Uns als Veranstaltungsgruppe ist es wichtig gewesen, auch den internationalen Aspekt der Oktoberrevolution hier mit ins Gespräch zu bringen. Einfach weil wir denken, dass die Oktoberrevolution auf der einen Seite natürlich nur zu verstehen ist vor dem spezifischen Hintergrund in Russland, auf der anderen Seite aber auch nur zu verstehen ist als ein weltgeschichtliches Ereignis und das in mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite ist es unseres Erachtens zentral, die Oktoberrevolution auch als eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg zu verstehen. Auf der anderen Seite denken wir, dass es ganz wichtig ist zu beachten, dass die Oktoberrevolution eben im Kontext einer internationalen Arbeiterbewegung stattgefunden hat. Eine Arbeiterbewegung, die sich eben sehr dezidiert als internationalistisch verstanden hat. Und zudem und nicht zuletzt ist eben die Oktoberrevolution auch ein Fanal gewesen für Arbeiterbewegungen, verschiedenste Aufstände, eigentlich in der ganzen Welt. Und aus diesem Grund haben wir Marcel Bois eingeladen, der zu diesem Thema heute etwas erzählen wird, unter dem Titel Ganz Europa ist vom Geist der Revolution erfüllt. Marcel Bois lebt und lehrt und forscht in Hamburg und ist auch immer wieder in der Ruhr-Uni in Bochum tätig. Wir sind auf ihn gestoßen, weil er zu ziemlich interessanten Themen publiziert und forscht. Also er forscht zur Kommunismusgeschichte, zur Geschichte der Arbeiterbewegung und hat sich in diesem Themenkomplex Arbeiterbewegung insbesondere auch fokussiert auf Dissidenten der Arbeiterbewegung, wenn man das mal so nennen kann. Also zum Beispiel unter anderem die Opposition innerhalb der KPD in Deutschland. Er hat sich auseinandergesetzt auch mit der Exilsituation, also Kommunisten im Exil. Und das sind Themen, die uns ziemlich spannend schienen. Wir sind auch aufmerksam auf ihn geworden, weil er letztes Jahr schon in Erfurt einen Vortrag zum ähnlichen Thema unter demselben Titel auch gehalten hat. Genau, und er ist heute aus Hamburg hergekommen, worüber wir uns sehr freuen. So viel vielleicht zur Vorrede. Zu Beginn noch eine Bitte. Wir würden euch bitten, während des Vortrags nicht zu rauchen. Einfach aus pragmatischen Gründen, weil wenn das gesammelte Publikum raucht, dann wird es hier bald schlecht mit der Luft und die Klimaanlage ist sehr laut. Und außerdem möchte ich auf die Spendenbox hinweisen, die wir während des Vortrags hier rumgehen lassen. Also bei der Organisation gab es, wie man das kennt, auch so ein bisschen Schwierigkeiten, was die Finanzierung betrifft. Deswegen geben wir bei diesen Veranstaltungen halt auch eine Spendendose mit herum. Genau, soweit erstmal. Dann freue ich mich, dass du da bist und wünsche uns einen guten Vortrag, eine gute Diskussion. Dann bist du dran. Ja, vielen Dank. Kann man mich hören? Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Freue mich, dass ihr mich eingeladen habt zu eurer Veranstaltungsreihe. Heute ist der 25. Oktober. Das ist fast der 100. Jahrestag der Russischen Revolution. Die hat zwar am 25. Oktober stattgefunden, allerdings nach dem damals in Russland noch gültigen julianischen Kalender. Das war bei uns schon der 7. November, also hier ist in Russland mittlerweile auch der gregorianische Kalender, sozusagen der, nachdem das Datum gezählt wird. Nichtsdestotrotz nähern wir uns jetzt sehr schnell diesem Jubiläum und ihr habt das wahrscheinlich auch gemerkt, dass dieser Monat auch sehr voll ist mit Veranstaltungen zur Russischen Revolution. Allerorts gibt es Vorträge, es gibt Ausstellungen. Es gibt Online-Geschichten und so weiter und so fort. Und im Zentrum stehen natürlich meistens die Ereignisse in Russland, eben in diesem Herbst 1917. Ich will heute den Blick ein bisschen erweitern und eben auf eine Entwicklung schauen, die meistens wenig beachtet wird, nämlich diesen internationalen Kontext. Wir haben um 1917 herum eine ganze Reihe von Protesten, von Streiks, von Massenbewegungen, die rund um den Globus stattfindet. Und in diese Bewegung ist natürlich auch die Russische Revolution eingebettet. Sie bildet gewissermaßen auch den Ausgangspunkt dieser Bewegung. Und das ist zumindest meine These, eine Bewegung, die es in dieser Dimension vielleicht nur noch einmal überhaupt im 20. Jahrhundert oder vielleicht sogar in der Weltgeschichte gegeben hat, nämlich im Jahr 1968 oder um das Jahr 1968 herum. Also eine Bewegung, die es sozusagen in dieser Gleichzeitigkeit und auch in gegenseitigen Bezugnahmen so gegeben hat. Ich will mich gleich weg erstmal entschuldigen, weil ich natürlich ganz viele Punkte heute nur anreißen werde. Das hat mit dieser globalen Perspektive zu tun, weil ich über ganz viele Länder sprechen werde und natürlich über ganz viele Länder immer nur sehr wenig sagen werde. Ich weiß auch nicht über alle Länder Bescheid. Ich glaube, da gibt es nur wenige, die sich so gut auskennen. Aber ich glaube, dass wir trotzdem, wenn ihr Fragen habt, dass wir da hinterher auch noch in der Diskussion Zeit haben, darauf einzugehen. Beginnen möchte ich mit dem Ereignis, das gewissermaßen den Hintergrund für all diese Bewegungen nach 1917 gebildet hat. Und dieses Ereignis war der Erste Weltkrieg. Mal gucken. So. Der Erste Weltkrieg war, wie der Name ja auch schon sagt, der erste wirklich globale Krieg. Das ist ein Krieg, wo nicht nur auf dem europäischen Festland gekämpft wurde, sondern auch auf den Ozeanen, im Nahen Osten, in Ostasien und in den Kolonien Afrikas. Zudem war es der bislang schrecklichste und opferreichste Krieg der Menschheitsgeschichte. Kein Vergleich zu früheren Kriegen, die ja oftmals eben wirklich noch ganz klassisch auf dem Schlachtfeld stattgefunden haben. Zwei Armeen, die sich gegenüber standen und selten sozusagen die Zivilbevölkerung in dem Maße betroffen war, wie das jetzt eben bei diesem Ersten Weltkrieg der Fall war. Es war der erste Krieg, in dem Kampfbomber eingesetzt wurden, der erste Krieg, in dem Flugzeugträger eingesetzt wurden und der erste Krieg, in dem massenhaft Giftgas eingesetzt wurde. Fast 10 Millionen Menschen sind in diesem Krieg auf den Schlachtfeldern ums Leben gekommen, doppelt so viele wurden verletzt und weitere 10 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten sind abseits der Front an Hunger und natürlich entbehrungsbedingten Krankheiten ums Leben gekommen. Und die Auswirkungen dieses Krieges waren schließlich auch der Grund dafür, dass in den Jahren zwischen 1917 und 1920 Millionen Menschen zwischen Moskau und Tokio, zwischen Barcelona und Buenos Aires auf die Straße gegangen sind. Sie haben gegen die schlechte Versorgungslage protestiert, Fabriken besetzt, Arbeiter, Bauern und Soldatenräte gebildet. Und nahezu in ganz Europa mussten damals die Herrscher um ihre Macht bangen. Und ich finde exemplarisch für die Situation, für dieses Klima, was es in Europa damals gab, steht eine Aussage des britischen Premierministers David Lloyd George vom März 1919. Der sagte damals: Ganz Europa ist vom Geist der Revolution erfüllt. Die Arbeiter sind nicht nur von einem tiefen Gefühl der Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen ergriffen, sondern von Groll und Empörung. Die ganze bestehende soziale, politische und wirtschaftliche Ordnung wird von der Masse der Bevölkerung von einem Ende Europas zum anderen in Frage gestellt. Und tatsächlich stürzten allein in Europa 4 Monarchien über diese Bewegung. Zu nennen ist hier natürlich Russland, zu nennen ist Deutschland, wo ich nachher auch nochmal drüber sprechen werde, und zu nennen ist natürlich auch die mit Deutschland im Krieg verbündete österreich-ungarische Doppelmonarchie. Im November 1918 dankte Kaiser Karl I. Nach einem Aufstand ungarischer Soldaten ab und der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn brach sehr schnell auseinander. Die slawischen Minoritäten rebellierten und gründeten eigene Staaten und im deutschsprachigen Teil, vor allen Dingen in Oberösterreich und in Wien, bildeten sich Arbeiterräte. In Ungarn und der slowakischen Stadt Košice wurden sogar Räterepubliken kurzzeitig errichtet. Zuletzt ging dann auch noch das Osmanische Reich unter, die Türkische Republik entstand und Sultan Mehmed VI. Musste das Land verlassen. Das ist jetzt alles vielleicht noch nicht so erstaunlich, weil es sich bei all diesen Staaten um Staaten handelt, die den Krieg verloren haben. Wo sozusagen die Last am größten natürlich, die Kriegslast am größten zu spüren war. Aber auch die Staaten, die siegreich in dem Krieg waren, erlebten Aufstände und Massenstreiks, wie zum Beispiel Großbritannien, wo die Arbeiterbewegung den 8-Stunden-Tag erkämpfte, oder wie beispielsweise Irland, britische Kolonie, in der ein 2 Jahre lang währender Befreiungskampf tobte, Frankreich, wo in den letzten Kriegsjahren immer wieder antimilitaristische Proteste stattfanden, Soldaten rebellierten und das Land im Jahr 1919 von einer großen Streikwelle erfasst wurde. In Italien schien in den sogenannten zwei roten Jahren, 1919 und 1920, das Land kurz vor einer Revolution zu stehen. Im Frühjahr 1920 besetzten 500.000 Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Fabriken und organisierten selbstständig die Produktion. Bemerkenswert ist, wenn wir jetzt sozusagen den Blick weiten über die Kriegsverlierer und Kriegsgewinner hinaus, dass sogar neutrale Staaten von dieser Protestwelle erfasst wurden. Das gilt beispielsweise für die Niederlande, wo es Ende Oktober 1918 Arbeiter- und Soldatenunruhen gab, die sich auch sehr explizit auf die Revolution, die gerade in Deutschland stattfand, bezogen hat. Und selbst in der Schweiz, in der neutralen Schweiz, gab es zu dieser Zeit einen Generalstreik, der in die Geschichte als der große Landesstreik eingegangen ist. Auch Spanien erlebte zwischen 1918 und 20 verschiedene Massenstreiks und Landbesetzungen. In der Geschichtsschreibung wird diese Zeit daher als die bolschewistischen Jahre bezeichnet. Arbeiterproteste gab es auch in den Industrieländern außerhalb Europas, beispielsweise in den USA, beispielsweise in Kanada oder in Australien. In Japan wüteten derweil schwere Reisunruhen. Und sehr deutlich artikulierten sich die Protestbewegungen auch in Lateinamerika, obwohl nur wenige Länder, vor allen Dingen Brasilien, sich aktiv an dem Krieg beteiligt hatten. In Uruguay erkämpfte beispielsweise eine stark syndikalistisch geprägte Arbeiterbewegung den 8-Stunden-Tag. Selbiges gelang den Arbeiterinnen und Arbeitern in Peru. Und schwere politische Auseinandersetzungen gab es auch und soziale Proteste gab es zudem in Argentinien, in Brasilien, in Bolivien und in Chile. Und selbst an den Kolonien ging die Bewegung nicht vorbei. In den französischen und niederländischen Besitztümern blieb es halbwegs ruhig, aber das britische Empire wurde damals regelrecht erschüttert. Im heutigen Irak kam es zu einem Aufstand gegen die Kolonialmacht, bei dem 2000 britische Soldaten getötet wurden und derweil mündeten in der benachbarten nordiranischen Provinz Gilan Aufstände 1920 in der Gründung einer Räterepublik, der persischen sozialistischen Sowjetrepublik. Zudem kam es in Ägypten 1919 zu massiven Demonstrationen und Streiks gegen die britische Kolonialmacht und zu einer Boykottaktion gegen britische Produkte. Diese ganze Bewegung führte dann 1922 zur Unabhängigkeit Ägyptens vom britischen Empire. Und auch in Indien wehrte sich die Bevölkerung mit Streiks, mit Hungerunruhen gegen die Unterdrückung durch die Briten. Derweil erlangte das benachbarte Afghanistan 1919 die Unabhängigkeit, ebenfalls vom britischen Empire. Und zudem kam es in China zu einem regelrechten Aufbruch von unten, der einige Jahre später, 1925 bis 1927, in einer revolutionären Bewegung mündete. Ich könnte die Reihe jetzt noch fortführen. Ich habe noch nicht gesprochen über die Revolution in Mexiko. Ich habe noch nicht gesprochen über die großen Streiks der Minenarbeiter in Südafrika. Aber ich denke, zur Illustration meiner These, dass es sich um eine globale Bewegung handelte, sollten vielleicht jetzt diese Beispiele genügen. Stattdessen will ich jetzt nochmal auf das Land zurückkommen, wo alles eben seinen Anfang nahm und das gewissermaßen im Zentrum dieser Bewegung stand. nämlich Russland. Russland erlebte in den Wochen zwischen Oktoberrevolution und beginnendem Bürgerkrieg eine Phase des gesellschaftlichen, des kulturellen Aufbruches. Ihr habt das vielleicht habt davon gehört, von den vielen Errungenschaften, die sozusagen mit der Revolution einhergingen, vor allen Dingen beispielsweise, was Frauenrechte anging, Homosexualität wurde erlaubt, Abtreibungen wurden erlaubt, also die eheliche Gewalt wurde abgeschafft. 100 Jahre später ist sie dieses Jahr in Russland wieder eingeführt worden. Die nationale und religiöse Minderheiten haben große Rechte bekommen. Es gibt sozusagen eine Blüte der Kunst und so weiter und so fort. Und dieser Aufbruch, der sozusagen das wirklich politisch rückständige Zarenreich erfasste und binnen weniger Wochen, weniger Monate zu dem, also sagt ein konservativer Historiker sogar zu einem der freisten Länder der Welt machte. Diese Bewegung, dieser Aufbruch inspirierte natürlich die Menschen in vielen, vielen anderen Ländern, vor allem in den Ländern natürlich, von denen ich eben berichtet habe. Sie schauten auf Russland, waren fasziniert von dem, was dort passierte. Natürlich auch alles mit den Schwierigkeiten, Mediensituation war vor 100 Jahren noch eine ganz andere. Es hat auch immer lang gedauert, bis man erfahren hat, was dort passiert ist. Aber es gab eine unglaublich große Faszination global für das, was in Russland passiert ist, für diesen Versuch, erstmals in der Geschichte eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus aufzubauen. Jenes Kapitalismus, den viele Menschen damals für den 4 Jahre während den Ersten Weltkrieg auch verantwortlich machten. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung sozusagen dieses gesellschaftlichen Klimas, von Eric Hobsbawm gibt. Eric Hobsbawm, ein britischer Historiker, der vor ein paar Jahren gestorben ist, und der hat ein großes Werk über die Geschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben, Zeitalter der Extreme. Und da gibt es eine Passage, die ist ein bisschen länger. Ich möchte sie trotzdem kurz vorlesen, weil ich finde, dass sie diese Stimmung eben sehr schön auf den Punkt bringt. Ich habe sozusagen nur die ersten 2 Sätze mitgebracht, damit ihr am Anfang mitlesen könnt, den Rest lese ich vor. Völker hört die Signale. So beginnt der Refrain der Internationale in Deutsch. Und diese Signale kamen laut und klar aus Petrograd und aus Moskau. Sie wurden überall dort gehört, wo Arbeiterorganisationen und sozialistische Bewegungen gleich welcher Ideologie operierten. Die Tabakarbeiter Kubas, von denen wenige überhaupt wussten, wo Russland lag, gründeten Räte. In Spanien werden die Jahre 1917 bis 1919 noch heute als das bolschewistische Duo bezeichnet, obwohl die regionale Linke dort leidenschaftlich anarchistisch war, politisch also dem entgegengesetzten Lager von Lenin angehörte. Revolutionäre Studentenbewegungen entstanden 1919 in Peking und 1918 im argentinischen Córdoba, von wo aus sie sich bald über Lateinamerika ausbreiteten und regionale Revolutionsführer und Parteien hervorbringen sollten. Die Oktoberrevolution prägte auch die größte Massenorganisation Indonesiens, die nationale Befreiungsbewegung Sarekat Islam. Diese Aktion des russischen Volkes, schrieb eine türkische Provinzzeitung, wird eines schönen Tages zur Sonne werden und die ganze Menschheit erleuchten. Im fernen Inneren von Australien feierten hartgesottene und hauptsächlich irisch-katholische Schafscherer, die ansonsten kein erkennbares Interesse an politischer Theorie zeigten, den Arbeiterstaat der Sowjets. Kurz gesagt, die Oktoberrevolution wurde überall als welterschütterndes Ereignis empfunden. Zitat Ende. Doch was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass dieses welterschütternde Ereignis, wie Hobsbawm es bezeichnet, in einem Land stattfand, das wirtschaftlich enorm rückständig war und eigentlich auch überhaupt nicht die materiellen Voraussetzungen hatte, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Und deswegen schauten die Bolschewiki eben auch sehr genau auf diese Bewegung im Ausland, weil sie ihren Umsturz immer auch als Teil dieser internationalen Bewegung begriffen haben. Sie haben immer argumentiert, wir machen zwar hier eine Revolution, wir werden aber sozusagen nicht alleine den Sozialismus aufbauen können ohne eine Revolution in anderen Ländern, vor allen Dingen in Deutschland. Deutschland ist eben mit die stärkste Arbeiterbewegung der Welt, hatte Deutschland, was zu der Zeit weit industrialisiert war. Ohne eine Revolution dort werden wir den Sozialismus hier nicht halten können. Und Lenin erklärte, und sagen auch noch mal ein Zitat, und ich glaube, dann sind wir durch für heute. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Endsieg unserer Revolution eine hoffnungslose Sache wäre, wenn sie alleine bliebe, wenn es in den anderen Ländern keine revolutionäre Bewegung gäbe. Unsere Rettung aus all diesen Schwierigkeiten ist, wie gesagt, die Revolution in ganz Europa. Und die Hoffnungen ruhten dabei vor allen Dingen auf Deutschland. Ich habe das eben gesagt, einerseits hochindustrialisiert, andererseits starke Arbeiterbewegung. Und tatsächlich ist in der deutschen Arbeiterbewegung die russische Revolution ebenfalls sehr begeistert aufgenommen worden. Auch hier gab es schon eine große Unzufriedenheit mit der Situation im Krieg, vor allen Dingen mit der schlechten Lebensmittelversorgung. Die Winter 1916-17, 17-18 sind als sogenannte Kohlrübenwinter in die Geschichte eingegangen, weil es halt nicht viel anderes zu essen gab als Kohlrüben. Natürlich gerade in der Arbeiterbewegung war die Unzufriedenheit auch deswegen groß, weil viele soziale Rechte, viele betriebliche Rechte während des Krieges eingeschränkt wurden. Und als dann der Petrograder Sowjet die Losung Friede ohne Annexionen und Kontributionen ausgab, stieß sie in allen Strömungen der deutschen Arbeiterbewegung auf breite Zustimmung. Und vor allen Dingen befeuerte sie die Antikriegsbewegung im Land. So streikten im April 1917, also wenige Wochen nach der russischen Februarrevolution, die im März stattgefunden hat, auch wegen des Kalenders, 200.000 Metallarbeiter und Metallarbeiterinnen gegen die Auswirkungen des Krieges in Deutschland. Und nun positionierte sich auch erstmalig die SPD, also jene SPD, die 1914 den kaiserlichen Kriegskrediten zugestimmt hatte, die sozusagen immer dafür argumentiert hatte, diesen Krieg zu unterstützen. Nun positionierte sich auch die SPD für ein Ende des Mordens. Und das hatte natürlich einen ganz einfachen Grund, weil die ideologische Begründung dafür, dass die SPD den Krieg unterstützt hat, war, dass Deutschland sich gegen den russischen Despotismus wehren musste, also gegen den Zaren, der sozusagen als der reaktionärste aller Herrscher in Europa galt. Und dieser Zar war gestürzt und damit war natürlich ein wesentlicher Kriegsgrund abhanden gekommen. Auch das ließ natürlich, also dieser Stimmungsumschwung innerhalb der Sozialdemokratie, ließ natürlich die Kriegsmüdigkeit im Land weiter wachsen. Anfang 1918 fanden dann die sogenannten Januarstreiks statt, an denen sich über 1 Million Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligten. Sie forderten bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, das Ende des Krieges und auch eine Demokratisierung der deutschen Gesellschaft. Deutschland war zu dieser Zeit Kaiserreich, also ein monarchisches System mit einem Parlament, was nicht besonders viel zu sagen hatte, schon vor dem Krieg nicht und während des Krieges dann erst recht nicht. Und besonders beeindruckend finde ich eine Zahl aus diesem Jahr 1918, die zeigt, wie groß die Kriegsmüdigkeit in der Bevölkerung war. Es gibt Schätzungen von Historikern, die davon ausgehen, dass in den letzten Kriegsmonaten, also in der zweiten Hälfte 1918, sich zwischen 750.000 und 1 Million Menschen dem Frontdienst entzogen, also einfach desertiert haben und nicht mehr gekämpft haben. Im November 1918 brachte dann die oberste Heeresleitung das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichten. Sie wollten die Flotte nochmal in eine, also es war klar, Deutschland würde den Krieg verlieren und sie wollten die Flotte sozusagen noch einmal in eine aussichtslose Schlacht gegen die weit überlegene britische Flotte schicken. Und daraufhin desertierten die Matrosen der in Wilhelmshaven und später auch Kiel liegenden Marine, haben ihre Offiziere gefangen genommen, haben Räte gegründet und das war sozusagen der Ausgangspunkt der Revolution. Entlang der Eisenbahnschienen hat sich dann binnen Tagen die Revolution übers ganze Land verteilt. entlang der Eisenbahnschienen deswegen, weil natürlich die Matrosen nach Hause gefahren sind und sozusagen die Nachricht von der Revolution, von ihrem Widerstand in ihre Städte gebracht haben. Und genau wie in Kiel und Wilhelmshaven haben sich jetzt in verschiedenen deutschen Städten Arbeiterräte, Soldatenräte gebildet. Ganz zum Schluss, nämlich am 9. November, also anderthalb Wochen nach dem Aufstand der Matrosen, kam die Revolution dann auch in der Hauptstadt in Berlin an. Am Morgen sind riesige Demonstrationszüge durch die Stadt gezogen. An den meisten Kasernen, in denen Soldaten noch waren, sind sie rausgegangen, haben sich den Demonstrierenden angeschlossen, das Polizeipräsidium besetzt, Polizisten entwaffnet. Und unter dem Druck dieser Bewegung hat dann schließlich Prinz Max von Baden noch am selben Tag und auch ohne eine entsprechende Vollmacht abzuwarten, den Rücktritt Kaiser Wilhelms II. Vom kaiserlich und königlich preußischen Throne verkündet. Mit Wilhelm II. Sind 22 weitere deutsche Könige und Fürsten in diesen Tagen gestürzt worden. Also hatte diese Massenbewegung die jahrhundertealte monarchistische Ordnung in Deutschland hinweggefegt. Und eben den Weg für Frieden auf der einen Seite, was natürlich ein ganz wesentliches Element dieser Bewegung war, und für einen demokratischen Neuanfang gemacht. Die Frage war natürlich, wie sollte dieser demokratische Neuanfang wie sollte der aussehen? Auch in Deutschland gab es Kräfte, die sich ein Rätemodell wie in der Sowjetunion, wie in Sowjetrussland befürworteten, wo sich ja auch sozusagen in dieser revolutionären Bewegung 1917 die Räte, die Sowjets, gegründet hatten. Und diese Kräfte, das waren natürlich linke Organisationen, das war der Spartakusbund um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, das waren die sogenannten Bremer Linksradikalen, die später gemeinsam mit dem Spartakusbund die Kommunistische Partei Deutschlands gründen sollten, das waren die revolutionären Obleute, das waren ein Netzwerk von betrieblichen Vertrauensleuten in den Gewerkschaften, vor allen Dingen im Metallarbeiterbund, und das waren auch Teile der USPD. Die USPD war eine Linksabspaltung der Sozialdemokratie, die sich von der Partei während des Krieges getrennt hatte, genau weil sie eben diese Kriegsbefürwortung der Sozialdemokratie abgelehnt hat. Aber es gab eben in der Arbeiterbewegung auch andere Kräfte, die ein anderes Modell als eine Räterepublik befürwortet haben, die ganz klassisch ein parlamentarisches System einführen wollten. Und sozusagen die wichtigste und größte Kraft da drin war die Sozialdemokratie, war die SPD, sich dafür einsetzte und letztendlich sich damit auch durchsetzen konnte. Es hatte einen ganz einfachen Grund. Die Sozialdemokratie war die Partei, auf die sozusagen die radikalisierten Arbeiterinnen und Arbeiter, Soldaten geschaut haben, weil es die große Partei der deutschen Arbeiterbewegung war, die vor dem Ersten Weltkrieg eben auch noch als revolutionäre Partei galt. Und dementsprechend haben dann als die Sozialdemokratie sozusagen dann auch angefangen hat, in der Revolution eine Rolle zu spielen, haben dann natürlich viele auf sie geschaut, den Spartakusbund, die revolutionären Obleute und so, die kannte halt fast niemand. Und die Sozialdemokratie hatte eben auch in den Räten, die sich in Deutschland gebildet haben, in den meisten Räten die Mehrheit und hat dann sozusagen mit ihrer Mehrheit in der großen reichsweiten Räteversammlung dafür gestimmt, dass sich die Räte auflösen und stattdessen eben ein parlamentarisches System eingeführt wird. Zum Teil hat sie auch mit sehr fragwürdigen Methoden ist sie gegen diese Rätebewegung vorgegangen. Also das eine ist ja sozusagen noch was, wo man sagen kann, okay, das ist eine Frage von Mehrheitsverhältnissen. Das andere ist, dass sie zum Teil mit rechtsradikalen Freikorps zusammengearbeitet hat, die Anhängerinnen und Anhänger der Rätebewegung brutal verfolgt und bekämpft haben. Zahlreiche Tote auf der Linken waren vor allen Dingen im Frühjahr 1919 zu beklagen. Die beiden bekanntesten davon sind Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, aber sie sind eben nur zwei von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden, die in den Auseinandersetzungen, die im Jahr 1919 in Deutschland stattgefunden haben, eben von Militärs und von den Freikorps ermordet wurden. Ich erzähle das jetzt so, oder habe das jetzt so ein bisschen ausführlicher erzählt, eigentlich nochmal zurückzukommen zu dem Punkt, was die Bolschewiki gehofft haben. Sie haben gesagt, wir brauchen eine Revolution, eine sozialistische Revolution, eine Räterepublik außerhalb der Sowjetrusslands. Wir brauchen, wenn wir den Sozialismus aufbauen wollen, eben auch ein Sowjetdeutschland. Und ich hab's angedeutet und habe es ja eben auch schon gesagt, diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Bevor ich sozusagen darauf zurückkomme, was das für Russland bedeutete, will ich nochmal kurz einen Blick auf diese weltweite Situation werfen und schauen, was dabei rumgekommen ist. Weil ich glaube, man muss erstmal festhalten, dass diese Protestbewegungen erstmal sehr wichtige Siege gefeiert haben. An allererster Front natürlich, dass sie dem 4-jährigen Massenmorden des Ersten Weltkrieges ein Ende gesetzt haben, dass sie in zahlreichen Ländern soziale Verbesserungen erkämpft haben, wie beispielsweise den 8-Stunden-Tag, was einfach eine Neuerung zu der damaligen Zeit war. Vor dem Krieg haben die Leute oft 10 oder 12 Stunden oder noch länger am Tag arbeiten müssen. Sie haben höhere Löhne erkämpft oder auch beispielsweise die Einführung einer Rentenversicherung. Sie haben Monarchen gestürzt, Republiken begründet und ich habe es ja auch schon gesagt, in einigen Kolonien eben die Unabhängigkeit vom sogenannten Mutterland erkämpft oder zumindest den Grundstein für spätere Unabhängigkeitsbewegungen gesetzt. Aber eines gelang trotz all dieser Erfolge, die diese Bewegungen gefeiert haben, nicht: eine Wiederholung der russischen Ereignisse, auf die eben sie alle oder viele von ihnen geblickt hatten. Es gab zwar einen kurzen Moment im Jahr 1918, in dem Arbeiterräte einen wichtigen Machtfaktor zwischen Ural und Nordsee dargestellt haben, als es die Räterepublik in Bayern gab, als es die Räterepublik in Ungarn gab, als es die russische Räterepublik gab, als es die Räterepublik in Bremen gab, als es die Räterepublik in Kosice gab und so weiter und so fort. Aber das war eben nur eine kurze Momentaufnahme und letztendlich konnte sich eben dann mit all ihren Problemen, zu denen ich gleich noch was sage, nur die Räterepublik in Russland halten. Überall anders gelang es den alten Eliten, die Kontrolle wieder zu erlangen. In manchen Staaten wurden die Bewegungen schlichtweg durch soziale Zugeständnisse, eben wie Arbeitszeitverkürzungen und so weiter, ruhig gestellt. Andernorts ging man mit staatlichen Repressionen gegen die vermeintlich bolschewistische Gefahr vor. Die Räterepubliken in Bayern, in Ungarn, im Iran wurden militärisch niedergeschlagen. Die Streikwellen in Lateinamerika, den USA oder auch in Südafrika mit Polizeigewalt gebrochen. Und Italiens rote Jahre endeten mit dem Sieg des Faschismus, einer völlig neuen Form der Konterrevolution, die zu dieser Zeit auch in anderen Staaten entstand, zum Beispiel auch in Deutschland. Die Freikorps waren die ersten, die eben das Hakenkreuz am Revers trugen und aus ihnen hat sich später dann auch die NSDAP maßgeblich rekrutiert. Hinzu kamen Schwächen der sozialen Bewegungen, der Arbeiterbewegungen selbst. Außerhalb Russlands entwickelten sich die Räte meist nur marginal als demokratische Herrschaftsorgane und die traditionellen Organisationen der Arbeiterbewegung, also meistens sozialdemokratische Parteien, Gewerkschaften, stellten nur sehr selten eine wirkliche Gegenmacht zum Staatsapparat dar. Im Gegenteil, oft stützten sie den existierenden Staat. Und interessant ist in diesem Zusammenhang die sehr unterschiedliche Entwicklung sozialdemokratischer Parteien zu dieser Zeit. Ich habe es ja gesagt, in Deutschland kam es beispielsweise während des Krieges schon zur Spaltung, genau aufgrund der Haltung, die die SPD hatte. In anderen Ländern gab es sozusagen moderate Linkswenden dieser Parteien. Dadurch wurde eine gewisse Radikalisierung der Mitglieder auch aufgefangen. Und dann gab es aber auch sozialdemokratische Parteien, wie etwa die in Frankreich oder in Italien, die sich radikalisierten und so weit gehen, dass sich große Teile, oft sogar die Mehrheit der Partei, abspaltete und kommunistische Parteien gründete. Doch insgesamt diese kommunistischen Parteien, die dann auch überall auf der Welt oder in fast oder in vielen, sehr vielen Ländern der Welt nach Ende des Ersten Weltkrieges entstanden. Diese kommunistische Bewegung war zu dieser Zeit, als wir diese Massenbewegungen am Ende des Krieges erleben, noch relativ schwach. Als der Gründungskongress der Kommunistischen Internationale stattgefunden hat, waren zumeist nur Vertreter von Kleinstgruppen anwesend, ausgenommen natürlich die russische Partei. Und einen Aufschwung erfuhr die kommunistische Bewegung eigentlich erst in den Jahren ab 1920, 21. Das ist aber genau die Zeit, wo diese Massenbewegungen sich sozusagen im Abschwung befanden, also diese revolutionäre Welle abgeebbt war. Damit war klar, durch dieses Abebben der Welle, Russland würde isoliert bleiben, und mit dem Ausbleiben der Revolution in anderen Ländern ging eigentlich die zentrale Grundvoraussetzung für Sowjetrussland, für sozusagen das Ziel, einen sozialistischen Staat aufzubauen, verloren. Und meines Erachtens markierte genau dieses Ausbleiben von Revolutionen in anderen Ländern den Anfang vom Ende des russischen Sozialismus. Jetzt führte eben diese Isolation des jungen Sowjetstaats, kombiniert mit dem einsetzenden Bürgerkrieg, kombiniert mit der immer weiter zunehmenden Dezimierung der ohnehin kleinen Arbeiterklasse in Russland, begründet durch den Bürgerkrieg, durch Stadtflucht und so weiter, dazu, dass sich die Macht sukzessive von den Räten, von den Sowjets, die zweifelsohne im Jahr 1917 ein wichtiger Machtfaktor waren, sukzessive auf die kommunistische Partei überging und gleichzeitig sich die kommunistische Partei aber auch sehr wandelte, ein sozialer Wandel innerhalb der Partei stattgefunden und in den Fraktionsauseinandersetzungen, die in den 20er Jahren stattfanden, sich immer weiter sozusagen das Gewicht zugunsten der Stalin-Fraktion verschoben, bis diese schließlich Ende 1920 jegliche Oppositionellen ausgeschaltet hatte und dann gewisserweise den Sozialismus in sein Gegenteil verkehrte. Unter Stalin etablierte sich jetzt ein diktatorisches Einparteienregime. Nahezu alle Errungenschaften aus der Revolutionszeit wurden zurückgenommen. Also man kann da wirklich alle Punkte durchgehen, also was Arbeiterkontrolle in den Betrieben angeht, Frauenrechte, ich habe gesagt, Abtreibung, Recht auf Abtreibung war beispielsweise in der Revolution legalisiert worden. Unter Stalin ist Abtreibung verboten worden und ein Mutterschaftsorden eingeführt worden. Und vor allen Dingen Zehntausende Kommunistinnen und Kommunisten wurden jetzt politisch verfolgt. Die 30er Jahre, der große Terror der 30er Jahre, wird nicht umsonst von Historikern als die größte Kommunistenverfolgung aller Zeiten bezeichnet. Also das, was aus Sicht vieler Intellektueller, vieler Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit so hoffnungsvoll begonnen hatte, verwandelte sich jetzt binnen zwei Jahrzehnten in eins der repressivsten Systeme des 20. Jahrhunderts. Schätzungsweise 30 Millionen Menschen sind dem Stalinismus zum Opfer gefallen. Und um sozusagen zum Ende zu kommen, könnte man zugespitzt sagen, dass Stalin siegen konnte, weil die europäischen Arbeiterinnen und Arbeiter verloren hatten. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Vortrag. Wir würden jetzt direkt dazu übergehen, zu diskutieren. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen, Diskussionsbeiträge loswerden. Ich würde immer drei Fragen sammeln. Gebt mir einfach ein Zeichen und dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch. Hi, danke für den Vortrag. Ich wollte dich mal fragen, ob du vielleicht auch ein bisschen was sagen kannst zu der Situation jenseits von den sozusagen europäischen oder, also vielleicht wie das in den Kolonialstaaten war, also ob es da eine Rezeption gab oder auch Solidarisierungsformen oder sowas. Also, ob du dazu was sagen kannst. Genau, ich hatte Frage wegen Frankreich und Italien, du hast irgendwie gesagt, die haben sich so radikalisiert, dass die meisten sich abgespaltet haben. In welche Richtung haben sie sich radikalisiert? Ja. Mhm. Sonst schließe ich einfach noch eine Frage mit an. Du hast ja jetzt ganz zum Schluss die These stark gemacht, dass vor allen Dingen eben die Isolation der russischen Revolution und ja, das Ausbleiben der Revolution im Westen halt irgendwie maßgeblich gewesen ist, auch für das Einsetzen des Stalinismus. Hendrik Wallert hat ja ein Buch geschrieben über die linke Bolschewismuskritik, wo er ja herausarbeitet, dass quasi die Fraktion der Bolschewiki eigentlich von Anfang an ähnliche Methoden schon vorgesehen hat, wie sie im Stalinismus auch angewendet wurden, und dass es eigentlich keinen wesentlichen Bruch zwischen Lenin und Stalin gibt. Da würde mich interessieren, was du dazu sagen würdest. Ich habe hier eins. Ist das noch an? Ja. Ich würde sagen, um bei deiner Frage zu beginnen, oder mit deiner Frage zu beginnen, ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied zwischen Stalin und Lenin gab. Ich glaube, es kommt erstmal nicht auf Personen an. Also es gibt so eine ganz nette Anekdote, also Lenin ist ja 1924 gestorben, und die Witwe von Lenin wurde Ende der 20er Jahre gefragt, was denn wäre, wenn Lenin noch am Leben wäre. Und da hat sie gesagt, er säße jetzt im Gefängnis. Ich glaube, dass sie so ein bisschen die Autorität, die Lenin innerhalb der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hatte, und da unterschätzt oder kleinredet. Aber ich finde, sie macht einen sehr wichtigen Punkt, dass es eben erstmal nicht um Personen geht, sondern um gesellschaftliche Entwicklung. Und ich glaube, dass tatsächlich das, was ich eben gesagt habe, also dass der Aufstieg des Stalinismus erstmal maßgebliches Produkt von verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren ist, wovon das Ausbleiben, also die Isolation einer oder wenn nicht sogar der wichtigste war. Natürlich kam dazu der Bürgerkrieg, ich habe gesagt, Dezimierung überhaupt der Arbeiterklasse und so weiter und so fort. Und ich meine, man vergisst leicht, dass diejenigen, die sozusagen die politische Macht im Jahr 1917 in Russland hatten, erstmal die Sowjets waren, also die Räte. Und in den Räten hatten die Bolschewiki am Anfang nicht die Mehrheit. Sie haben im Lauf des Jahres 1917 die Mehrheit bekommen. Trotzdem waren es immer noch die Räte, die sozusagen am Anfang eben die Politik bestimmt haben. So, und dann kommen eben all diese Ereignisse, ne, diese Isolation Russlands, was ich eben auch nicht gesagt habe, der Bürgerkrieg beginnt beginnt ja nicht nur dadurch, dass sozusagen ehemals zaristische Truppen die Revolution angreifen, sondern 14 Armeen aus dem Ausland, also Staaten, die in den Monaten vorher noch gegeneinander im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, verbünden sich jetzt, um diese Revolution niederzuschlagen. Die Wirtschaft liegt am Boden und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit beginnen die Bolschewiki Maßnahmen auch durchzuführen, die zwar dazu führen, dass sie den Krieg gewinnen, aber dass sozusagen einerseits der Rückhalt in der Bevölkerung zurückgeht und eben auch das, ich habe meinen zweiten Punkt vergessen, auf jeden Fall der Rückhalt in der Bevölkerung geht zurück während des Krieges. Ich muss kurz nachdenken, was ich sagen wollte. Genau. Sie unternehmen Schritte beispielsweise auch wieder hin zur Einführung kapitalistischer Produktionsbedingungen und so weiter und so fort. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Lenin und Stalin. In der Zeit unter Lenin, wie gesagt, es geht ja nicht um einzelne Personen, aber in dieser Frühphase sind die Bolschewiki ehrlich. Und sie sagen, wir machen hier Maßnahmen, die uns wegführen vom Sozialismus. Sie machen auch Maßnahmen, die ich auch nicht rechtfertigen will. Fraktionsverbot, sozusagen Unterdrückung Oppositioneller und so. Aber sie sind ehrlich in dem, was sie machen, und sagen, okay, wir haben hier riesige Probleme, wir sind isoliert, wir haben diesen Bürgerkrieg und wir machen die und diese Schritte. Unter Stalin werden diese Schritte sozusagen noch viel stärker durchgeführt. Unter Stalin werden sie in einem viel krasseren Umfang durchgeführt. Aber unter Stalin heißt es immer, wir sind auf dem Weg zum Sozialismus. Wir machen hier Maßnahmen, um den großen Sozialismus aufzubauen. Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dieser frühen Phase und der späten. Und sozusagen ein letzter Satz dazu noch. Ein zweiter Unterschied ist tatsächlich auch also der Zustand der bolschewistischen Partei. Also es gibt den Begriff der Stalinisierung, der die kommunistischen Parteien ergriffen hat. Das bezeichnet einen Wandel von ursprünglich demokratischen Parteien, von diskussionsfreudigen Parteien hin zu bürokratischen, dogmatischen Parteien, in denen es halt eben keine Demokratie mehr gibt. Und das trifft nicht nur die kommunistischen Parteien des Auslandes, das trifft eben auch auf die Entwicklung in der kommunistischen Partei in Russland zu. So, die Frage Radikalisierung Frankreich, Italien kann man ja recht leicht beantworten. Radikalisierung nach links, also sozialdemokratische Parteien, die sich dann eben von der Haltung ihrer Parteiführung abgesetzt haben, die sich begeistert haben für die russische Revolution, die sich begeistert haben für die kommunistische Weltbewegung und dann halt sich dem auch angeschlossen haben. Zu den Kolonien kann ich nichts im Detail sagen. Also ich weiß, und ich hatte ja, glaube ich, auch so zwei, drei Beispiele, dass es da auch einen positiven Bezug auf die russische Revolution gab. Und vor allen Dingen gibt es den natürlich dann an dem Punkt, dass eine wesentliche Maßnahme der Bolschewiki ja auch 1917 ist, allen unterdrückten Nationalitäten im Russischen Reich die Freiheit zu geben, aus diesem Russischen Reich auszuscheren. Also diese ganzen Sowjetrepubliken, die dann entstehen, sind ja erstmal unabhängig von Russland. Das passiert, also die Sowjetunion, der Zusammenschluss dieser Republiken, das passiert ja erst später wieder. Und das ist natürlich das, was gerade in vielen anderen Kolonialländern Leute natürlich sehr inspiriert hat. Schließen sich noch weitere Fragen an? Da gibt es eine. Ja, danke nochmal für den Vortrag. Es war sehr informativ, auch so die internationale Resonanz der russischen Revolution mal zu erfahren haben. Meine Frage ist, ich habe unlängst von einem Freund gehört, wo wir uns auch über den Kommunismus in Russland unterhalten haben, dass er behauptet hat, dass das jeweils nur ein Experiment war, sozialistisch praktisch zu werden und dass er die Sowjetunion eher als Staatskapitalismus wahrgenommen hat und interpretiert hat sozusagen. Was assoziierst du oder wie würdest du sozusagen den Staatskapitalismus irgendwie beschreiben und welche Funktion hat er, also so, was hast du für eine Assoziation dazu, zu dem Gedanken sozusagen? Sonst noch eine Frage, die wir mit sammeln können? Ja. Yep. Was mich noch interessieren würde, ist, wie sich dann die Rezeption von Sowjetrussland bzw. dann der Sowjetunion in den Jahren des Bürgerkriegs und dann eben der NEP seitens der deutschen Arbeiterinnenbewegung und der deutschen Linken in den 20er Jahren gewandelt hat. Und falls es noch eine dritte Frage gibt. Dann mach erst mal, oder? Okay. Die Rezeption wandelt sich. Zum einen die Sozialdemokratie, ich hatte es ja gesagt, also selbst sozusagen Vertreter der Mehrheits-SPD haben die Februarrevolution begeistert begrüßt. Die sind schon relativ früh skeptisch, was diese Räterepublik angeht, was natürlich nicht groß verwunderlich ist, wenn man sich anguckt, die Haltung, die sie in Deutschland hatten. Und es gibt einen Sozialdemokraten, ich muss mal gerade gucken, ob ich das Zitat finde, der spricht, Mark Levin heißt der, der spricht schon im Jahr 1919 davon von einem konterrevolutionären Pogrom, der unter dem Namen Kommunismus veranstaltet wird. Also sozusagen der sag mal, reformorientierte Teil der Sozialdemokratie lehnt die Oktoberrevolution sehr früh ab. Ich habe vor ein paar Tagen mir die Rede von Philipp Scheidemann angehört. Philipp Scheidemann ist derjenige, der am 9. November 1918 die Weimarer Republik ausruft. Ich habe in der Schule noch gelernt, zum Glück war Scheidemann 2 Stunden schneller als Karl Liebknecht, der die Sozialistische Republik ausgerufen hat, und deswegen gab es dann eben eine parlamentarische Demokratie in Deutschland. Ich halte das für Quatsch. Ich glaube, dass es eher eine Frage von Kräfteverhältnissen war, und hätte Liebknecht einen Tag vorher sie ausgerufen, hätte es trotzdem keine Sozialistische Republik gegeben. Aber ich fand interessant, also diese Rede von Scheidemann, die ist nachträglich nochmal aufgezeichnet worden, also 2, 3 Jahre später, wo er nochmal sehr klar argumentiert, das war sozusagen, wir mussten das machen, wir mussten sozusagen auch gegen diese Rätebewegung vorgehen, um den Bolschewismus in Deutschland zu verhindern. Das ist übrigens auch eine Rezeption, die zu der Novemberrevolution sich über 50 Jahre ungefähr hält, also bis in die 60er Jahre, wo dann zum ersten Mal so ein bisschen auch auf die Rätebewegung so geguckt wird. Aber es ist immer sozusagen Novemberrevolution als Abwehr des Bolschewismus. Das ist sozusagen der eine Flügel der Arbeiterbewegung. Der andere Flügel, der linke Flügel, hat relativ lange eine sehr positive Rezeption der Oktoberrevolution. Das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass eben da dieses Experiment gestartet wird, dass da neue Gesellschaft aufgebaut werden soll. Es gibt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine kleine Broschüre zur Oktoberrevolution, die hier auch liegt, die ihr euch gerne auch kostenlos mitnehmen könnt. Da gibt es auch einen Beitrag über sozusagen wie die Anarchisten die Oktoberrevolution wahrgenommen haben. Und auch die haben sich sehr positiv erstmal darauf bezogen. Und dann gibt es im Laufe der 20er Jahre eine Ausdifferenzierung. Und mit dem langsam aufkommenden Stalinismus beginnt dann sogar innerhalb der Kommunistischen Partei sozusagen die Kritik auch an den Entwicklungen. Aber insgesamt bleibt das Bild von vielen Linken sehr positiv. Das hat natürlich damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, die mediale Situation ist eine andere. Man ist angewiesen auf die Berichte, die man hat. Und alles, was man sozusagen an Kritik hört, kann man erstmal als bürgerliche Propaganda abtun. Was es ja zum Teil auch war, aber vieles an Kritik war natürlich auch richtig, aber nichtsdestotrotz gehen viele begeistert, also verfolgen begeistert mit, was in der Sowjetunion passiert. Viele Intellektuelle gehen auch in die Sowjetunion in den 20er Jahren, Feuchtwanger zum Beispiel. Clara Zetkin, die selber eigentlich eine große Kritikerin des Stalinismus ist, ist total begeistert von der Industrialisierung der 30er Jahre, weil natürlich in Europa herrscht die Weltwirtschaftskrise seit 1929 und in der Sowjetunion wird aufgebaut. Also die nehmen das alle erstmal als einen totalen Aufbruch wahr und blicken da sehr positiv drauf. Ich schreibe gerade eine Biografie über eine österreichische Architektin, die auch ab 1930 in der Sowjetunion lebt und dort halt mit einer Gruppe von 2 Dutzend deutschsprachigen Architekten ist, die halt ganze Arbeiterstädte bauen. Die nehmen das natürlich auch alle erstmal total positiv wahr. In Deutschland können sie nicht mehr arbeiten, weil kein Geld mehr da ist. Später die Nazis an die Macht kommen und da wird ihnen sozusagen werden ihnen alle Möglichkeiten eröffnet. Also insofern, meine These wäre, dass wirklich der richtige Bruch erst in den 30er Jahren kommt mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Es gibt ein schönes Buch von Bernhard Beierlein, das heißt Stalin, der Verräter bist du. Da geht es um die Rezeption des Hitler-Stalin-Paktes in der europäischen Linken, in der deutschen Linken. Und da fallen dann sprichwörtlich viele derjenigen, die noch lange sozusagen den kommunistischen Parteien positiv begegnet sind, vom Glauben ab, weil meinen, sie werden von Hitler verfolgt seit Jahren, vor allen Dingen also in Deutschland, und müssen damit erleben, wie Stalin sich plötzlich mit Hitler verbündet. Zu deiner Frage nach Staatskapitalismus. Was Staatskapitalismus wäre, ohne jetzt noch ein zweites Referat zu halten. Ich würde sagen, was sozusagen, wenn man einen Staat als Staatskapitalismus bezeichnet, dann bedeutet das natürlich erstmal, dass es in irgendeiner Art und Weise kapitalistische Produktionsformen geben muss, also ganz klassisch Arbeiterinnen und Arbeiter ausgebeutet werden, also dass Mehrwert produziert wird, sie ausgebeutet werden und es irgendwie eine Klasse gibt, die diesen Mehrwert sich aneignet. Ich würde sagen, dass dieser Begriff durchaus nicht unpassend ist für die Sowjetunion, allerdings nicht jetzt von Anfang an, sondern ab den späten 20er, frühen 30er Jahren, wo nämlich genau das passiert. Wir haben mit der Parteibürokratie eine eigene Gesellschaftsschicht, die eigene gesellschaftliche Interessen entwickelt hat, die eine Politik macht, die eben auch nicht mehr im Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter stattfindet. Akkordarbeit ist eingeführt, Streiks werden mit Todesstrafe bedroht und so weiter und so fort. Und die zwar nicht, also es gibt keine Einzelpersonen, die sozusagen im klassischen Sinne als Kapitalisten Reichtum anhäufen können, aber du hast ähnlich wie beispielsweise die katholische Kirche im Mittelalter eine eigene Gesellschaftsschicht, die als Schicht an sich eben diese Rolle ausführen kann und die dann eben auch die ihre Politik danach ausrichtet. Also während die Kommunistische Internationale in den frühen 20er Jahren ein Instrument war, um die Weltrevolution voranzutreiben, notfalls auch, das hat man damals gesagt, lassen wir Sowjetrussland fallen, wenn es gelingt, sozusagen in anderen, wichtigeren Ländern eine Revolution zu schaffen, wandelt sich diese Kommunistische Internationale bis in die 30er Jahre in ein Instrument der russischen Außenpolitik. Also da geht es dann sozusagen nur noch um die Interessen dieser Parteibürokratie. Und insofern würde ich sagen, dass man den Begriff für die Zeit durchaus anwenden kann. Für die erste Zeit würde ich es eher nicht tun. Dann würde ich vorschlagen, dass wir eine letzte Fragerunde machen, insofern es noch Fragen gibt. Ja. Okay, ich fange mal mit der letzten Frage an, die Räte. Also die Räte waren Organe, die auf Betriebsebene, auf lokaler Ebene gegründet wurden, die in erster Linie wirklich, also es ist ja ein Machtvakuum in diesen Revolutionen entstanden. Ne? Die alte Ordnung hat nicht mehr existiert und diese Räte haben oftmals ganz simple Aufgaben erstmal auch übernommen, wie überhaupt den Alltag weiter aufrechtzuerhalten, bestimmte Sachen zu organisieren und so. Diese Räte waren demokratisch organisiert, also sie sind sozusagen im Betrieb, auf lokaler Ebene und auch natürlich in der Armee gewählt worden, demokratisch von den Leuten. Und das Besondere daran war, dass diejenigen, die in die Räte gewählt wurden, jederzeit auch wieder abwählbar waren. Also es war sozusagen nicht, man hat jemanden für 4 Jahre gewählt und dann konnte er machen, was er wollte, sondern wenn er sozusagen gegen die Interessen derjenigen, die ihn gewählt haben, also agiert hat, dann konnte er jederzeit auch wieder abgewählt worden. Und diese Räte haben sich dann sozusagen in größeren Strukturen auch wieder gefunden. Also in Russland ist es dann eben dieser allrussische Sowjet, in Deutschland gibt es die Reichsräteversammlung, wo eben innerhalb der Räte wiederum Delegierte gewählt werden, die dann auf diese größere Ebene geschickt werden. Und das Besondere an den Räten ist meines Erachtens, was es sozusagen von der parlamentarischen Demokratie unterscheidet, ist, dass die Demokratie hier nicht am Betriebstor aufhört. Also dass auch über wirtschaftliche Fragen demokratisch diskutiert wird, demokratisch entschieden wird, weil es eben auch auf Betriebsebene die Räte gibt und eben nicht nur sozusagen jetzt in der Nachbarschaft. Zu der Frage, was Frauen da drin, welche Rolle Frauen da drin gespielt haben. Es gibt mittlerweile erste Forschung, also erstmal das Bild war ja jahrzehntelang, dass es kaum Frauen in den Räten gab, was erstmal erstaunlich ist, wenn man sich überlegt, also klar, in den Soldatenräten gab es keine Frauen, weil es keine weiblichen Soldaten gab, aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass ein großer Teil auch der in den Betrieben während des Krieges Frauen tätig waren, weil halt die Männer zum großen Teil an der Front waren, ist es ja irgendwie unwahrscheinlich, dass die Frauen plötzlich in diesen Betriebsräten keine Rolle gespielt haben. Und mittlerweile gibt es eben Forschungen, die aufgezeigt haben, dass Frauen sehr wohl eine wichtige Rolle in den Räten gespielt haben, dass sie da drin aktiv waren, nur sozusagen auf der Repräsentationsebene sozusagen unterrepräsentiert sind. Also sozusagen dann, wenn es sozusagen in den nächsthöheren Rat ging, doch überwiegend Männer gewählt wurden, aber Frauen waren damit drin. Dann kann ich gleich anknüpfen an die Frage, was haben die Bolschewiki in den Räten gemacht? Ich weiß gar nicht, von wo kamen sie nochmal? Da genau. Wie konnten sie, du hast von Machtübernahme gesprochen. Also ich finde den Begriff, also mal abgesehen davon, dass er historisch natürlich irgendwie belastet ist, ich finde ihn auch deswegen problematisch, weil es so ein bisschen klingt, wie sie haben die Macht an sich gerissen. Die Räte in Russland im Jahr 1917 sind eben genau diese demokratischen Organe, die ich eben beschrieben habe. Und wir haben im Jahr 1917 nach der Februarrevolution einen Zustand, der als Doppelherrschaft bezeichnet wird. Doppelherrschaft deswegen, weil es zwei Machtorgane gibt. Einerseits die Räte, auf der anderen Seite eine provisorische Regierung. Die provisorische Regierung wird weitestgehend gestellt von Kräften, also von liberalen Kräften, zum Teil auch von Adligen, und die führen sozusagen die Regierungsgeschäfte weiter, sind aber nun auch abhängig sozusagen von diesen Räten, und in den Räten dominieren die linken Parteien, also die Menschewiki, die Bolschewiki, die Sozialrevolutionäre. Die Sozialrevolutionäre sind eine Partei, die stark in der Bauernschaft verankert ist. Russland, was, ich weiß nicht die genauen Zahlen, 150, 180 Millionen Einwohner, und der größte Teil davon sind Bauern. Also sozusagen diese Verankerung da drin ist natürlich ganz wichtig. Und die Bolschewiki haben erstmal eine Minderheit, also nur ein kleiner Teil der Delegierten sind Bolschewiki Anfang des Jahres 1917, und sie gewinnen einfach Mehrheiten über die politischen Positionen, also über die Politik, die sie machen im Laufe des Jahres 1917. Dieser berühmte Slogan von Lenin, Land, Brot, Frieden, das war sozusagen die Politik, für die Bolschewiki standen, weil nämlich die provisorische Regierung den Krieg weitergeführt hat. Die provisorische Regierung hat die Versorgungslage im Land nicht geklärt, und sie hat eben auch den kleinen Bauern sozusagen die Landfrage nicht geklärt. Also sozusagen die Großgrundbesitzer haben ihr Land behalten. Und die Bolschewiki standen eben dafür, dass der Krieg beendet wird, dass das Land verteilt wird und dass die Versorgungslage sich verbessert. Und indem sie das sozusagen über das Jahr 1917, diese Position immer wieder vertreten haben, haben sie langsam eben die Mehrheit in den Räten bekommen. Also sie haben da nicht die Macht übernommen, sondern sie sind wirklich demokratisch in die Mehrheit gekommen. Und sie hatten, und das wird oft vergessen, die linken Sozialrevolutionäre, der linken Flügel der Sozialrevolutionäre hat die Oktoberrevolution mit unterstützt. Also Bolschewiki und linke Sozialrevolutionäre sind die beiden Parteien, die das zusammen sozusagen gemacht haben. Frage, warum Luxemburg und Lenin Marxisten waren in Bezug auf ihren positiven Bezug zur Massenbewegung, finde ich, kann man relativ einfach beantworten. Ich glaube, finde, es gibt einen zentralen, also in dieser Frage einen zentralen Satz bei Marx: Die Befreiung der Arbeiterklasse ist das Werk der Arbeiterklasse selbst. Und dementsprechend haben marxistische Parteien, haben marxistische Organisationen immer auf diese Selbstaktivität von unten geguckt. Und das haben dann eben Lenin und Luxemburg auch getan. Und dann zu deiner Frage noch zu der Kommunikation. Ich habe es ja eben auch schon angedeutet. Die Kommunikationswege sind natürlich andere, als wir sie heute haben. Es dauert einfach ein paar Tage, bis die Zeitungen berichten. Also man hat in Mitteleuropa eben erst, was hatte ich vorhin gesagt, 7. November hat die Revolution stattgefunden, wahrscheinlich am 10., 12., 14. November überhaupt mitbekommen, dass das passiert. Und da kommen wir auch wieder zu diesem Punkt, was ich eben gesagt habe, ne, dass viele auch nicht geglaubt haben, als dann sozusagen im Laufe der 20er Jahre die Situation in Sowjetrussland immer schlechter wurde, immer schlimmer wurde, sozusagen die kommunistische Partei, also in der kommunistischen Partei Leute ausgeschlossen wurden und so, haben viele nicht geglaubt, weil man es sozusagen nur aus den Zeitungen hatte und man konnte da ja viel schreiben. Dementsprechend ein zweites wichtiges Kommunikationsorgan waren sozusagen Augenzeugen, also Leute, die hingefahren sind und dann zurück nach Mitteleuropa gekommen sind und berichtet haben. Die KPD hat das ganz intensiv auch betrieben in den 20er Jahren. Die haben regelmäßig Delegationen hingeschickt, Leute, die durchs Land geführt wurden, wo auch oft Sozialdemokraten, Linkssozialisten und so mitgefahren sind. Und diese Berichtsveranstaltungen wurden auch immer begeistert besucht und haben eine große Resonanz bekommen. Aber es ist natürlich alles langsamer, als es im Zeitalter von Twitter und Facebook ist. Ja, wenn sich jetzt nicht noch spontan eine Frage dringend Geltung verschafft, würde ich vorschlagen, wir beenden die Veranstaltung erstmal an dieser Stelle. Und mir bleibt hinzuweisen auf die nächsten Veranstaltungen. Also die nächste Veranstaltung findet nächste Woche Donnerstag statt. Da wird Felicita Reuschling zu Gast sein und wird referieren über die Utopie der Revolution von Geschlechter-, Liebes- und Reproduktionsverhältnissen, also auch im Kontext der Oktoberrevolution. Und am Samstag danach, am 4. November, wird in der Translip ein Lektürekurs stattfinden zur linken Bolschewismuskritik. Da wird übrigens auch der Begriff des Staatskapitalismus nochmal auftauchen. Also wir gucken uns Rosa Luxemburg an und die Rätekommunisten, was die zu den Bolschewiki gesagt haben. Und gerade bei den Rätekommunisten ist halt eben der Begriff des Staatskapitalismus auch zentral. Und da wollen wir auch gucken, ob dieser Begriff da hinhaut oder eben nicht. Genau, das sind die nächsten zwei Veranstaltungen. Die Veranstaltungsreihe geht dann noch weiter. Ihr könnt ja die Flyer auch mitnehmen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass es bei Radio Korax in Halle eine Radioreihe gibt, die diese Veranstaltungsreihe begleitet. Da gibt es jeden Montag 13 bis 15 Uhr ausführliche Gespräche. Das wird auch übertragen auf Radio Blau. Da weiß ich allerdings die genauen Sendetermine nicht. Und die Interviews finden sich auch anschließend immer online. Genau, das sind so die Hinweise, die sich anschließen. Ansonsten danke nochmal für deinen Vortrag. Cool, dass so viele Leute da gewesen sind. Und wir sehen uns nächste Woche.